Finske, das Gewaltige zu fassen. So trete ich auf, Verteidiger des Unbekannten. Vielleicht hütet ihr den Schaden. Thank you. erfüllen, zu dem dir es erschuf. Stand sie zu.